Es geht unter anderem um Drogengeschäfte im neuen Film von und mit Clint Eastwood, aber ein Actionfilm ist das nicht. Das hört man schon an diesem kleinen Ausschnitt. Familie ist das Wichtigste. Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen. Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war. Ein Ausschnitt aus The Mule, das ist einer der beiden Filme, die unser Kritiker Jörg Taschmann heute Morgen vorstellt. Schönen guten Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Ihr habt das so nebenher gesagt, von und mit, aber es ist der erste Film seit 7 Jahren, in dem Clint Eastwood überhaupt wieder zu sehen ist, und es ist eigentlich der erste seit 11 Jahren, in dem er eine Hauptrolle spielt, nicht eigentlich. Allein deshalb, wegen Clint vor der Kamera, werden viele Menschen schon ins Kino gehen, zurecht? Ja, das kann ich nur hoffen. Also ich kann nur erzählen, ich habe den Film vorige Woche in Paris gesehen. In Frankreich ist Clint Eastwood sowas wie ein absoluter Superstar. Also nicht nur, dass die ganze Stadt zuplakatiert war mit dem neuen Film, was ich hier in Berlin erstmal so nicht erblicken konnte. Der ist auch sofort auf Nummer 1. Den haben gleich 540.000 Zuschauer gesehen. Und im Kino wurde geklatscht. Also es war eine Bombenstimmung da drin. Und ich war auch wieder total angetan und auch... Ich muss wirklich meinen Hut ziehen vor Clint Eastwood, der wirklich im Alter von 88 Jahren, das muss man einfach mal sagen, nicht nur vor der Kamera steht, sondern eben auch hinter der Kamera und so einen ganzen Film dreht, der eine Entspanntheit wiederum hat, und wie er mit eigentlich kontroversen Themen wie Drogenschmuggel umgeht, das hat schon was, weil er spielt hier Earl Stone, das ist ein ja mittlerweile betagter 90-Jähriger, der eigentlich familientechnisch alles vermasselt hat. Er war nicht mal bei der Hochzeit seiner eigenen Tochter, die redet seitdem auch nicht mehr mit ihm, und hat Blumen gezüchtet, zum Beispiel Lilien, Preise gewonnen. Das hat ihm wahnsinnig viel bedeutet, und er hat das Internet total unterschätzt, und irgendwann werden Blumen eben nur noch übers Internet verkauft, er geht pleite und taucht dann plötzlich bei der Verlobung seiner Enkelin auf. Da lernt er einen jungen Mexikaner kennen, der ihm sagt, du, ich kenne da Leute, die mögen Autofahrer, die sehr vernünftig gefahren sind, die noch nie sich haben was zu Schulden kommen lassen. Du könntest da was transportieren. Ja, und dann transportiert er halt irgendwas, irgendein Paket, in das er nicht reingucken soll. Und natürlich handelt es sich dabei um Drogen, das ist ihm auch klar, aber so genau fragt er da eben nicht nach, und plötzlich wird er dafür bombig bezahlt, kann all seine Schulden abbezahlen, kann als großer Sponsor auftauchen und ein bisschen Familie kitten. Was ich interessant finde, ich habe es ja gesagt und Sie gerade bestätigt, es geht durchaus um sehr ernsthafte Drogengeschäfte. Es geht natürlich mit der Familiengeschichte, das haben wir im Ausschnitt schon gehört, um Verzweiflung. Erinnern wir uns an Gran Torino, das war der letzte Film, wo er eine Hauptrolle zu sehen war. Das war auf eine gewisse Art und Weise ein unglaublich brutaler Film auch, aber es ist eben nicht Action. Er erzählt das ruhig, er stellt es dar, aber es wird ja dadurch auch nicht irgendwie niedlich, ne? Nein, das ist auf keinen Fall. Also wir erfahren schon, wie diese Drogenmafia arbeitet und dass die vor Morden nicht zurückschrecken. Und es wird dann auch für ihn immer schwieriger, nur noch der gute alte Opa zu sein, der die Dinge hin und her fährt, weil ihm das FBI natürlich auch auf der Spur ist irgendwann. Also es wird auf keinen Fall verniedlicht. Was ich aber trotzdem beeindruckend fand, Clint Eastwood ist ja nun auch Republikaner. Es ist nun bei weitem auch kein Anti-Drogen-Film. Es ist auch kein Film, lass die Finger von Drogen. Sondern das geht sehr viel entspannter mit diesem ganzen Thema um, sehr viel komplexer, sehr viel vielschichtiger und wie gesagt, auf eine ganz banale Art und Weise. Der Mann verdient einfach sein Geld, stellt keine großen Fragen und weiß natürlich, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. So angetan, wie Sie klingen, würde ich sagen, das ist ein Oscar-Kandidat oder müsste eigentlich einer sein in mehreren Kategorien, oder? Ja, also ich hätte mich sehr gefreut, er hätte es wirklich verdient gehabt, für den besten Regisseur und auch für den besten Hauptdarsteller nominiert zu werden. Er hat nichts bekommen diesmal. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist die Academy der Meinung, Clint Eastwood hat schon alles bekommen, was man bekommen könnte. Vielleicht will man auch neue politische Akzente setzen in Zeiten der politischen Korrektheit. Da passt dieser Film dann irgendwo nicht so richtig rein, weil man damit keine Quoten erfüllen kann. Es sind keine Frauen drin, es sind keine Afroamerikaner drin, obwohl es eine sehr niedliche Szene gibt, weil der will einmal Leuten helfen, die eine Panne gehabt haben, Afroamerikanern, und sagt dann, ja, für meine Negro Friends mache ich das gerne, und die gucken den nur groß an und sagen, also eigentlich wollen wir nicht mehr so genannt werden. Also insofern kommt auch noch so eine aktuelle Problematik ganz gut herüber, aber auch das wieder auf eine sehr entspannte Art und Weise. Da haben Sie ja jetzt einen wunderbaren Übergang gebaut zum nächsten Film von Peter Farrelly, der ist ein Oscar-Kandidat. Green Book heißt er. Und ich glaube, auch in Deutschland haben von dem Film manche schon gehört. Und man sagt, so heißt halt Green Book. Was genau ist denn eigentlich dieses grüne Buch? Ja, das ist ziemlich fies. Das heißt eigentlich The Negro Motorist Green Book. Also das Neger-motorisierte grüne Buch, wenn ich das jetzt mal brutal auf Deutsch übersetze. Und das hat es wirklich gegeben. Da wurde genau aufgelistet, und das noch Anfang der 60er Jahre, der Film spielt 62, wo Afroamerikaner tanken durften, in welchen Hotels sie übernachten durften. Und das waren wirklich heruntergekommenste Billighotels. Und das ist deshalb sehr wichtig, weil in dieser Geschichte ein sehr wohlhabender und hochkultivierter Jazzpianist, nämlich Don Shirley, der nun mal Afroamerikaner ist, im Süden eine Tournee geben will mit seinem Trio. Und dafür heuert er einen weißen Italoamerikaner an, gespielt von Viggo Mortensen. Und der soll ihm auch so ein bisschen Ärger vom Hals schaffen. Und dann kommt es wirklich eben zu Szenen, wo der etwas prollige Fahrer in ein gutes Mittelklasse-Hotel kommt und sein Chef wirklich in einer Absteige übernachten muss, weil es ihm einfach nicht erlaubt ist, in ein ordentliches Hotel zu gehen. Ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen und habe den Eindruck, trotz des ernsten Themas und sicherlich schockierender Momente, das ist schon auch eine Komödie, ne? Ja, weil es ist der umgedrehte Driving Miss Daisy Film. In Driving Miss Daisy ging es ja darum, eine weiße ältere Dame hatte einen schwarzen Chauffeur, aber da war es ganz klar festgelegt. Und hier wird das eben umgedreht, weil Mahershala Ali, der spielt eben diese Hauptfigur, diesen hochgebildeten, superkultivierten Pianisten, der eben auch von so populärer Musik, auch Afroamerikaner haben sie gar keine Ahnung, hat noch nie Chuck Berry gehört hat. Der hat auch noch nie irgendwie Chicken gegessen, was ja angeblich Afroamerikaners Lieblingsessen sein soll. Und er spielt also mit diesen kulturellen Konflikten und da entwickelt sich natürlich sofort ein Humor, weil Viggo Mortensen wirklich ein prolliger Italoamerikaner ist, latent rassistisch. Am Anfang zum Beispiel des Films hat seine Frau Arbeiter eingeladen, die Afroamerikaner sind, hat ihnen nur was zu trinken gegeben, dann schmeißt er gleich die Gläser weg. Also nur um mal so zu symbolisieren, wie latenter Rassismus funktioniert. Aber der Mann entwickelt sich, der hat schon irgendwie das Herz am rechten Fleck. Und insofern schwankt der Film, wie ich finde, sehr geschickt zwischen Komödie und Drama. Jörg Taschmann über zwei offenbar beide wirklich wunderbare Filme, die heute in Deutschland in die Kinos kommen. Green Book und The Mule. Natürlich kommen noch ein paar andere und natürlich gibt es wie immer Informationen dazu auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.